steuern wir durchs Leben. Wir werden Anker, wo es uns gefällt. Es kann nicht immer frohe Stunden geben, denn ewig dreht sich diese schöne Welt. Bald gibt es Sturm, bald wieder stille Zeiten, auf Wind und Regen folgt der Sonnenschein. Wir wollen sorglos durch die Tage gleiten, mit vollen Segeln und bei Laune sein. Die Brust wird frei und weit. Irgendwo in weiter Ferne liegt für dich das Glück bereit. Mit vollen Segeln steuern wir das Leben. Wir werfen Anker, wo es uns gefällt. Es kann nicht immer frohe Sonne geben, denn ewig trägt sich diese schöne Welt. Bald gibt es Sturm, bald wieder stille Zeiten. Auf Wind und Regen folgt der Sonnenschein. Wir wollen sorglos durch die Tage reiten, mit vollen Segeln und Verlauf.